Okay, thank you for coming tonight. Danke, dass ihr heute Abend gekommen seid. We're going to continue in our series on the purposes of God. Wir werden fortfahren mit unserer Serie Die Absichten Gottes. How many people saw Rick Warren on CNN this week? Wie viele haben diese Woche Rick Warren im CNN gesehen? Rick Warren wrote the book The Purpose-Driven Life. Rick Warren hat das Buch geschrieben Die Zweck Gemeinde mit Vision, Leben mit Vision. And the Purpose-Driven Church. Und die Gemeinde mit Vision? Kirche mit Vision. And the Purpose-Driven Church has sold over 1 million copies now. Die Kirche mit Vision ist über 1 Million Mal verkauft worden. And the Purpose-Driven Life has sold over 20 million copies. Und das Leben mit Vision ist 20 Millionen Mal verkauft worden. In less than 2 years. In weniger als 2 Jahren. It is now the most sold hardcover book in United States history. Das ist jetzt das meistverkaufte Hardcover Buch, gebundene Buch in Amerika. Yeah. And I would recommend that everyone in our church gets it. Und ich empfehle jedem in der Gemeinde, es sich zu kaufen. It's 40 days. Es sind 40 Tage. 40 devotionals on the purposes of God. 40 Andachten über den Zweck Gottes. Just like we're studying here today. So wie wir es heute hier studieren. And I love the book. I'd recommend it to anyone. Und ich liebe dieses Buch. Ich empfehle es jedem. Today we're doing the third purpose. Heute machen wir den dritten Zweck. On discipleship. Jüngerschaft. But let's do a quick review for those who are visiting tonight. Aber machen wir noch einen kurzen Wiederholung für die heute besuchen. We have the first purpose is worship. Das erste Ziel ist Anbetung. The heart of worship is Jesus Christ crucified. Das Herz der Anbetung ist der gekreuzigte Jesus Christus. There's worship. Es gibt Anbetung. There's true worship. Und wahre Anbetung. True worshipers are those who come into God's presence through the blood of Jesus Christ. Wahre Anbeter sind die, die in die Gegenwart Gottes kommen durch das Blut Jesu Christi. They do not come on their own merit. Sie kommen nicht aufgrund eigener Verdienste. They don't come to God because they're good. Sie kommen nicht zu Gott, weil sie gut sind. They don't run from God because they're bad. Sie rennen nicht weg von Gott, weil sie schlecht sind. But they come into his presence because of the blood of Jesus. Sondern sie kommen in seine Gegenwart wegen des Blutes Christi. That cleanses us. Das uns reinigt. And allows us access to God's presence. Den Zugang in Gottes Gegenwart gewährt. That presence is here tonight with Diese us. Gegenwart ist auch heute hier mit uns. Where two or three are gathered in my name, I am in the midst. Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Our second purpose, fellowship. Unser zweiter Zweck ist Gemeinschaft. There's fellowship. Es gibt Gemeinschaft. And then there's true fellowship. Und dann gibt es wahre Gemeinschaft. There are people who socialize. Es gibt Menschen, die einfach Zeit miteinander verbringen. There are Christians who socialize. Es gibt Christen, die einfach Zeit miteinander verbringen. And then there's Christians who have true fellowship. Und dann gibt es Christen, die wahre Gemeinschaft teilen. And true fellowship is that we have true worship in common. Und wahre Gemeinschaft bedeutet, dass wir wahre Anbetung gemeinsam haben. We have the presence of God in common. Wir haben die Gegenwart Gottes gemeinsam. This is true fellowship. Das ist wahre Gemeinschaft. If I am coming to God through my works. Wenn ich zu Gott komme durch meine Werke. And you are coming to God through the blood of Jesus. Und du zu Gott kommst durch das Blut Jesu. And we are both Christians. Und wir beide Christen sind. We don't have fellowship. Haben wir keine Gemeinschaft. Not true fellowship. Keine wahre Gemeinschaft. Tonight we study the third purpose, discipleship. Heute studieren wir den dritten Zweck. We'll come right back to that. Darauf kommen wir gleich zurück. Next month we'll study ministry. Im nächsten Monat geht es um Dienst. And then we'll study mission in the year 2005. Und dann im Jahr 2005 Mission. But tonight our theme, what is true discipleship? Unser Thema heute Abend, was ist wahre Jüngerschaft? I have seen so many people in 28 years who claim to be disciples. In 28 Jahren habe ich so viele Menschen gesehen, die angeben, Jünger zu sein. Arrogant. Die sind aber arrogant, legalistic, gesetzlich, proud, stolz, unkind, unfreundlich, no patience, ungeduldig, rude, frech, grob, seeking their own, suchen das eigene, all in the name of discipleship. Alles im Namen der Jüngerschaft. It is the saddest and most grieving thing. Das ist das Allertraurigste. What is true discipleship? Was ist wahre Jüngerschaft? Anyone can have followers. Jeder kann Nachfolger haben. Disciples. Jünger. Even the Pharisees had disciples. Auch die Pharisäer hatten Jünger. And Jesus said in Matthew 23. Und Jesus sagt in Matthäus 23. That their disciples, they make disciples. Dass die Jünger machen. Twice the person of hell that they are. Zweimal schlimmer als sie sind, nämlich Personen der Hölle. Wow. What is true discipleship? Was ist wahre Jüngerschaft? Personally identifying. Sich persönlich. With the heart of worship. Mit dem Herzstück der Anbetung identifizieren. Wow. What is the heart of worship? Was ist das Herzstück der Anbetung? Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. I hope that we're all listening tonight. Ich hoffe, dass wir alle heute zuhören. Because we are surely not all disciples. Weil wir sind sicherlich nicht alle Jünger. Surely not. Sicher nicht. You can be a Christian worker and not be a disciple of Jesus Christ. Du kannst ein christlicher Mitarbeiter sein und kein Jünger Jesu Christi sein. I would venture to say. Ich wage zu behaupten. That most Christian workers are not disciples of Jesus Christ. Dass die meisten christlichen Mitarbeiter nicht Jünger Christi sind. Can I prove that? Kann ich euch das beweisen? Well, I've seen it. Erstens gesehen. And number two, the Apostle Paul has also seen it. Und zweitens, der Apostel Paulus hat es auch gesehen. Just keep that picture there for a moment. Lass dieses Bild dort noch. For a moment. Einen kurzen Moment. Yeah. Philippians chapter 2 and verse 21. Vers 21. The Apostle Paul is speaking to the Philippians. Der Apostel Paulus richtet sich an die Philipper. And he mentions Timothy. Und er erwähnt Timotheus. And he says, I have no one like Timothy. Und er sagt, ich habe niemanden wie Timotheus. Why? Warum? Verse 21. Vers 21. For they all seek after their own interests. Denn alle suchen das ihre. And not those of Christ Jesus. Nicht das, was Jesu Christi ist. Who are they all? Wer sind das alle? They all. Sie alle. The unsaved people? Die Ungeretteten? Muslims? Die Moslems? The Buddhists? Die Buddhisten? Is that who they are? Richtet sich das an die? No. Nein. These are Christian workers. Das sind christliche Mitarbeiter. He said they all seek after their own interests. Er sagte, sie suchen alle das ihre. I would fear that we could do this series on discipleship. Meine Angst ist, dass wir diese Serie über Jüngerschaft durchmachen. And that people would walk out and not be touched. Und dass Menschen hinausgehen und nicht berührt worden sind. We will stand before Jesus Christ for this series. Für diese Serie werden wir vor Jesus Christus stehen. Discipleship sets me free. Jüngerschaft befreit mich. From myself. Von mir selbst. We need disciples. Wir brauchen Jünger. In Acts chapter 6 it says when the word of God increased. In Apostelgeschichte 6 steht, als das Wort Gottes zunahm. Disciples multiplied. Vermehrten sich auch die Jünger. Jesus said in John 8. Jesus sagt in Johannes 8. If you continue in my word. Wenn ihr mein Wort behaltet, you are my disciples. Dann seid ihr meine Jünger. And you will know the truth. Und ihr werdet die Wahrheit kennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch freisetzen. You see, disciples are free. Seht ihr, Jünger sind frei. They're not these people who walk around with these long scraggly beards and these cloaks and these strange expressions on their faces. Leute, die mit einem grauslichen Bart herumrennen und lange Gewänder haben. I am a disciple. Ich bin ein Jünger. What are you? Was bist du? A carnal Christian? Ein fleischlicher Christ? Look how dirty my clothes are. Schau, wie dreckig mein Gewand ist. Look at my sandals. Schau dir meine Sandalen an. And my smelly feet. Und meine stinkenden Füße. I am a disciple of Jesus Christ. Ich bin ein Jünger Jesu Christi. Can't you recognize me? Kannst du mich nicht erkennen? I'm not kind. Ich bin nicht freundlich. I'm angry. Ich bin ärgerlich. I hate sin. Ich hasse Sünde. And sinners. Und Sünder. That's how Jesus was. So war Jesus auch. Was he really? War er das wirklich? Was he really like war that? War er so wirklich? I doubt it. Das bezweifle ich. Do you see that right here? Seht ihr das hier? What do you see in this picture? Was seht ihr in diesem Bild? This is what we're talking about. Darüber sprechen wir. Last week we talked about meekness. Letzte Woche sprachen wir von Sanftmut. Tonight we're going to talk about humility. Heute werden wir über Demut sprechen. Before we do that, let's look at Luke chapter 14 once again from last week. Bevor wir das tun, schauen wir uns Lukas 14, 26 von letzter Woche noch an. Whosoever does not carry his own cross and come after me. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, cannot be my disciple. Kann nicht mein Jünger sein. If we don't take up our cross, we will never be free. Wenn wir unser Kreuz nicht auf uns nehmen, werden wir nie frei sein. We can enjoy his presence in worship. Wir können seine Gegenwart in der Anbetung genießen. As we drag ourselves to church. Wie wenn wir uns zur Gemeinde schleppen. Cursing at taxi drivers. Den Taxi Fahrer ausschimpfen. Yelling at our families. Unsere Familie anschreien. And then let's go to church. Gehen wir zur Gemeinde. And then oh God forgive me. Und dann oh Herr vergib mir. He does. Macht er ja auch. 70 times 7. Thank you for coming. Wonderful. 7 mal 70 mal. Danke, dass du da bist. Super. Oh Lord, I just want to work. Oh, be merciful to me, the sinner. Oh Herr, sei mir gnädig, dem Sünder. God's merciful. Gott ist gnädig. Be merciful. He's merciful. Er ist gnädig. As far as the east is from the west, he separates my sin. So weit wie der Osten vom Westen ist, so weit tut er meine Sünde weg. Oh God, be merciful. Oh Herr, sei mir gnädig. Yes. Ja. Oh, wasn't that beautiful tonight? Oh, war das nicht wunderschön heute Abend? We have fellowship. Wir haben yes. Gemeinschaft. Ja. Discipleship is the next step. Jüngerschaft ist der nächste Schritt. It is personally identifying with Jesus Christ crucified. Es bedeutet sich persönlich mit dem gekreuzigten Jesus Christus zu identifizieren. It means that meekness. Es bedeutet das Sanftmut. Somebody being affected by this message? Ist jemand so berührt von dieser Botschaft? Is that an adult? Ist es ein Erwachsener? No. Okay. Okay. Personally identifying with Jesus. Sich persönlich mit Jesus zu identifizieren. It's not one of the elders, is it? Ist nicht einer der Ältesten, oder? Okay. Personally identifying with Jesus. Sich persönlich mit Jesus identifizieren. Number one. Erstens. Meekness. Sanftmut. We talked about it last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. It was meekness that held Jesus to the cross. Was Jesus am Kreuz gehalten hat, war Sanftmut. Meekness is strength under control. Sanftmut ist kontrollierte Stärke. The refusal to exercise my own will. Ich lehne es ab, meinen eigenen Willen auszuüben. Even when I can. Auch wenn ich das könnte. That's meekness. Das ist Sanftmut. It was meekness that held Jesus there. Was Jesus dort gehalten hat, war Sanftmut. It was meekness that kept him in the garden. Es war Sanftmut, die ihn im Garten when behalten hat. Peter took the sword out, wo Petrus das Schwert zückte, cut the ear off, und das Ohr abschlug. Jesus said, "Put your sword away, Peter." Jesus sagte, steck dein Schwert weg, Petrus. Don't you know I could ask my father right now for 10 legions of angels? Weißt du nicht, dass ich meinen Vater jetzt für 10 Legionen Engel, um 10 Legionen Engel bitten könnte? Peter, I am doing this out of my own will. Petrus, ich mache das doch freiwillig. If you think I'm weak, wenn du glaubst, dass ich schwach bin, this is meekness. Das ist dann Sanftmut. This is voluntary, Peter. Das ist freiwillig. Now, Matthew 11:28, just quickly. Matthäus 11:28 noch schnell. Come to me, all you who are heavy laden. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Weary and heavy laden, I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. Take my yoke upon you and learn from me. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. This is discipleship. Learn from me. Das ist Jüngerschaft. Lernt von mir. That word learn is the same, comes from the same root disciple. Das Wort lernen kommt von der gleichen Wurzel wie Jünger. For I am meek Denn ich and humble bin sanftmütig und von Herzen demütig. Now it was humility that brought Jesus to the cross. Was Jesus ans Kreuz gebracht hat, war Demut. It was meekness that held him there. Und was ihn dort gehalten hat, war Sanftmut. If I want to be a true disciple of Jesus Christ, wenn ich ein wahrer Jünger Jesu Christi sein möchte, then I must have these two characteristics. Dann muss ich diese zwei Eigenschaften haben. Saturate my being. Dass die mich durchtränken. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Why would I not want to do God's will? Warum sollte ich Gottes Willen nicht tun wollen? Is it so bad? Ist er so schlimm? Well, look at Jesus. Oh, schau dir Jesus an. I mean, I don't want to end up on a cross one day. Ich möchte doch nicht eines Tages an einem Kreuz enden. That was God's purpose for him. Das war Gottes Zweck für ihn. But it was the salvation of the world. Aber das war die Errettung der Welt. The nature of God's purpose. Das Wesen der Absicht Gottes is to bless people. Ist es, Menschen zu segnen. Do you think that Jesus regrets it? Glaubst du, dass Jesus das bereut? Do you think when we get to heaven and we see the multitudes of people who got saved? Glaubst du, dass wenn wir in den Himmel kommen und die Massen der Leute sehen, die errettet wurden. We will be praising God for all of eternity. Und wir Gott für die ganze Ewigkeit lang preisen werden. Because of his will for Jesus. Wegen seinem Willen für Jesus. God has a will for me. Gott hat einen Willen für mich. And you know what? If I fulfill that will, und wenn ich diesen Plan erfülle, people will be thanking God for me. Werden Gott die Menschen auch für mich danken. And for you. Und für dich. Thank you. Danke. Thank you for giving yourself. Danke, dass du dich gegeben hast. To the purpose of God. Zum Plan Gottes. Thank you for saying, Father, not my will, but thy will be done. Danke, dass du gesagt hast, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Thank you for being part of the worship team. Danke, dass du Teil des Lobpreisteams bist. For the buffet. Für das Buffet. For everything we do. Für alles, was wir machen. For the book table. Für den Büchertisch. All those in Sunday school right now. Alle die in der Sonntagsschule jetzt. For those who went to the prison this week. Für die, die diese Woche ins Gefängnis gegangen sind. For the refugee work. Für die Flüchtlingsarbeit. For the nursery. Für den Kinderdienst. For everything. Für alles. People who are walking in God's purpose. Leute, die in Plan Gottes gehen. And saying, not my will. Und sagen, nicht mein Wille. Thy will be done. Dein Wille geschehe. Because I know the nature of your will. Weil ich kenne das Wesen deines Willens. It is to bless people. Es ist, Menschen zu segnen. I could have been living in America today. Ich könnte heute in Amerika leben. I was afraid of God's will. Ich hatte Angst vor Gottes Willen. I thought I would end up in some place that I didn't want to be. Ich dachte, ich werde wo landen, wo ich gar nicht sein möchte. Wait a minute, wait a minute. Na, warte mal. I did. Ist ja but passiert. Now I like it. Ist ja passiert. Aber jetzt mag ich's. Yeah, I mean, in the beginning it wasn't so easy, you know. Am Anfang war's nicht so leicht. But I'm glad I'm here. Aber ich bin froh, dass ich hier bin. And we have a work together. Und wir haben ein Werk gemeinsam. It hasn't been so bad, has it? Es war doch nicht so schlimm, oder? I mean, is anyone thankful that my wife and I said, "Lord, not our will, but yours be done"? Ist irgendjemand dankbar, dass meine Frau nicht? It wasn't so bad. Dass meine Frau und ich gesagt haben, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. And as we all enter into discipleship, es war nicht so schlimm. Und während wir alle in die Jüngerschaft eintreten, wird der Segen zunehmen. Further and further. Und weiter hinausreichen. It was so, I had a little kid this week. Diese Woche kam ein kleines Kind. Came to me, 10 years old. Ein Zehnjähriger. Pastor Rob. Sagte Pastor Rob, can we sing that song in church today? Können wir heute dieses Lied in der Gemeinde singen oder am Sonntag? I said, which one? You know, what one? You know, we sang it today. Ich sagte, welcher? Yeah, you are holy. Yeah. You are holy. And then he was here for band practice. Und dann war hier bei der Bandprobe. And he was just singing along. Und hat so mitgesungen. And I looked over and he was smiling. Und ich schaute ihn an und er lächelte. We finished. Wir haben aufgehört. I sat down. Habe ich mich hingesetzt. And he said to me. Und er sagte mir. How old do I have to be to sing on the worship team? Wie alt muss ich sein, um im Worship Team zu singen? Lobpreisteam. Great, isn't it? Toll, oder? God is raising up people everywhere. Gott bringt Menschen hervor überall. But what I want to talk about tonight. Aber worüber ich heute Abend sprechen möchte, ist Demut. And I want to look at this one last time. Und ich möchte das noch einmal anschauen. Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. What is humility? Was ist Demut? It says that Jesus humbled himself. Es heißt, dass Jesus sich selbst gedemütigt hat. That he was in the appearance of a man. Er war in der Form eines Menschen. And he humbled himself. Und hat sich selbst gedemütigt. To the point of death. Bis zum Tod. Even death on a cross. Ja, sogar den Kreuzestod. And what we see right there. Und was wir dort sehen. Is meekness. Ist Sanftmut. And humility. Und Demut. He says, "Come unto me." Er sagt, komm zu mir. I am meek. Ich bin sanftmütig. I am humble of heart. Und von Herzen demütig. And you will find rest for your souls. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Let me turn the heat up on this a little bit. Und da möchte ich jetzt die Heizung ein bisschen aufdrehen. When you sit down with your family. Mit eurer Familie hinsetzt. Do they sense rest? Spüren sie dann Ruhe? Or do they say, "Ooh, dad's home." Oder sagen sie, "Oh, der Papa ist zu Hause." Oh, mom's home. Oh, die Mama ist zu Hause. Oh, older brother's home. Oh, der ältere Bruder ist zu Hause. Older sister's home. Oh, die ältere Schwester ist zu Hause. Younger sister's home. Die jüngere Schwester ist zu Hause. Mother-in-law's coming. Die Schwiegermutter kommt. Do people find rest in your presence? Finden die Leute Ruhe in deiner Gegenwart? You know, sometimes when I visit people, manchmal, wenn ich Menschen besuche, there's no rest. Da gibt es keine Ruhe. And I have to keep my guard up. Und ich muss mich schützen. They're always looking for something to criticize. Sie schauen immer nach etwas, was sie kritisieren können. And then there's those where you just find rest. Und dann gibt es solche, bei denen du einfach Ruhe findest. And you know that you're with a disciple. Dann weißt du, dass du mit einem Jünger bist. Now, I really want to emphasize this, und ich möchte das wirklich betonen, because we will stand before the Lord for this. Weil wir für das vor dem Herrn stehen werden. If you are not meek, wenn du nicht sanftmütig and bist humble in heart, und von Herzen demütig, you are not a disciple. Bist du kein Jünger. Now, don't have to be condemned. Du musst nicht dich verdammt fühlen. This is all a growing process. Das ist alles ein Wachstumsprozess. But the first step in this is to agree that I am not. Aber der erste Schritt dazu ist es einzusehen, dass ich nicht so bin. Rather than just make believe for the rest of my life. Anstatt dass ich so tue, als wäre ich so für den Rest meines Lebens. And live the rest of my life. Und den Rest meines Lebens. Without reflecting Christ. Ohne zu leben, ohne dass ich Christus widerspiegel. Now I want to just bring up humility. Und ich möchte über Demut sprechen. What is humility? Was ist Demut? Jesus humbled himself. Jesus hat sich selbst gedemütigt. Does that mean he was proud? Bedeutet das, dass er stolz war? He humbled himself. Er hat sich selbst gedemütigt. Well, if he humbled himself, then he must have been proud. Wenn er sich gedemütigt hat, dann muss er doch vorher stolz gewesen sein. Nein, he was not proud. Er war nicht stolz. Remember that Jesus is reflecting his Father. Erinnert euch, dass Jesus seinen Vater widerspiegelt. Show us the Father. Zeig uns den Vater. And the Lord said, und der Herr, if you have seen me, you have seen the Father. Sagte, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. And the disciple can say, und der Jünger kann sagen, if you have seen me, wenn du mich gesehen hast, by his grace, durch seine Gnade, I hope that you see Jesus. Hoffe ich, dass du Jesus sehen kannst. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. Humility. Demut. What does it mean that Jesus was humble? Was bedeutet das, dass Jesus demütig war? I believe it means this. Ich glaube, es bedeutet Folgendes. That he gave himself. Dass er sich selbst gegeben hat. I believe that humility and giving of oneself cannot be separated. Ich glaube, dass man Demut und sich selbst geben nicht voneinander trennen kann. The Father gave Jesus. Der Vater gab Jesus. Humility. Demut. The giving away of oneself. Das Hinweggeben meiner selbst. Show me a proud person. Zeig mir eine stolze Person. And I'll show you a person who doesn't give. Und ich zeig dir eine Person, die nicht gibt. I'll show you a person who calculates. Ich zeig dir eine Person, die alles berechnet. Always thinking of themselves. Immer an sich selbst denkt. Pride always thinks of itself. Stolz denkt immer an sich selbst. In Philippians chapter 2. In Philipper Kapitel 2. Paul wrote. Schrieb der Paulus. Esteem one another better than yourself. Schätzt einander mehr, schätzt den anderen mehr als dich selbst. Esteem one another more important than yourself. Sieh den anderen wichtiger als dich selbst. This is the mind of Christ. Das ist die Gesinnung Christi. He says this was the attitude of Jesus. Er sagte, das war die Einstellung Christi. And then he talks about the cross. Und dann spricht er vom Kreuz. This was in Christ. Das war in Christus. How was Jesus thinking? Wie hat Jesus gedacht? He was thinking that everyone was more important than himself. Er dachte, dass jeder andere wichtiger ist als er selbst. As creator of the universe. Und das als Schöpfer des Universums. He didn't put himself up. Er hat sich nicht aufgestellt. He didn't make everything serve him in a selfish way. Er hat es nicht so gemacht, dass alles ihm dienen muss auf selbstsüchtige Weise. He came to serve. Er kam, um zu dienen. Son, Sohn, I got a plan. Ich habe einen Plan. We gotta talk. Wir müssen sprechen. You're gonna go down. Du wirst hinuntergehen. They're gonna sin. Sie werden sündigen. You're gonna go down. Du wirst hinuntergehen. You're gonna have to die for them. Du musst für sie sterben. What, me? Was, ich? Why don't you? Warum nicht du? Do you think that could have possibly happened? Glaubst du, das hätte so passieren können? Never. Niemals. Never. Niemals. Why? Warum? Because the Father is humble of heart. Weil der Vater demütig im Herzen ist. And Jesus reflects the Father. Und Jesus spiegelt den Vater wider. And humility gives. Und Demut gibt. Pride preserves. Stolz bewahrt. It's always thinking of itself. Er denkt immer an sich selbst. Nobody knows how I'm really thinking here. Niemand weiß, wie ich wirklich denke. Everybody's such a fool. Jeder ist so ein Narr. They're all serving me. Die dienen eigentlich alle mir. Nobody knows. Aber keiner weiß es. I'm so smart. Ich bin so schlau. That reminds me of someone in Daniel chapter 4. Das erinnert mich an jemanden in Daniel Kapitel 4. His name was Nebuchadnezzar. Der hieß Nebukadnezar. And he was walking on the walls of his city. Und er ging spazieren auf den Mauern seiner Stadt. And then he did something really dumb. Und dann hat er etwas sehr Dummes getan. This is Babylon. Das ist Babylon. The city that I have built. Die Stadt, die ich erbaut habe. For the glory of my majesty. Zur Herrlichkeit meiner Majestät. And before the words even came out. Und bevor die Worte noch wirklich rauskamen. God judged him. Hat Gott ihn gerichtet. And put him 7 years as an animal. Und hat ihn 7 Jahre zu etwas Ähnlichem wie einem Tier gemacht. He lost his mind. Er hat den Verstand verloren. And you know what? Christians are losing their minds. Und wisst ihr, Christen verlieren auch ihren Verstand. They're living in this duplistic kind of Christianity. Sie leben in so einem Doppelchristentum. They will not enter into discipleship. Sie treten nicht in die Jüngerschaft hinein. Meekness and humility are foreign to them. Sanftmut und Demut sind ihnen fremd. Foreign. Fremd. And then suddenly Nebuchadnezzar is reduced to an animal. Und dann wird plötzlich der Nebukadnezar zu einem Tier reduziert. His nails grow. Seine Nägel wachsen. And his hair grows. Und seine Haare wachsen. And his beard grows. Und sein Bart wächst. And he runs out in the forest. Und er rennt in den Wald. Eating acorns. Isst Eicheln. And berries. Und Bären. 7 years. 7 Jahre. And people were saying, "Ooh, there he is again." There's und die Leute sagen, "Ooh, schau, da ist er schon wieder." There's the king. Da ist der König. Out there. Da draußen. You know what he said after he came out of this? Wisst ihr, was er gesagt hat, als er wieder zu sich kam? God knows how to humble the proud. Gott weiß, wie er den Stolzen demütigen kann. Let me give you a definition of humility. Lasst mich euch eine Definition von Demut geben. Matthäus 10:8. Freely I have received. Frei habe ich empfangen. Freely give. Umsonst habe ich empfangen, umsonst freely gebe ich. Freely I have received. Umsonst habe ich empfangen. And freely give. Und umsonst gebe ich. That's it. Das ist es. A proud person. Eine stolze Person. Refuses to give God glory. Weist es zurück, Gott die Ehre zu geben. And refuses to give to people what he's received from God. Und lehnt es ab, dem Menschen das zu geben, was er von Gott bekommen hat. It's this unbelievable kind of a sickness. Das ist so eine unglaubliche Krankheit. In this little world. In dieser kleinen Welt. My little world. Meine kleine Welt. Of me, it's me. Ich bin me, da. Me, me, me. Ich. Me. Ich. Isn't that sick? Ist es nicht krank? Sick. Sick. It's krank. It's no glory to God. Keine Herrlichkeit Gott gegenüber. We come to worship. Wir kommen an, um anzubeten. How many more songs? Wie viele Lieder noch? No worship. Keine Anbetung. That means no fellowship. Das bedeutet keine Gemeinschaft. That means no discipleship. Das bedeutet keine Jüngerschaft. It means just a life. Einfach nur ein Leben. Of natural living. Des natürlichen Lebens. And when I stand before him, und wenn ich vor ihm stehe, I will be shocked. Werde ich schockiert sein. Shocked. Schockiert. That I was never set free from myself. Dass ich niemals von mir selbst freigesetzt wurde. Warum? I wanted to preserve me. Ich wollte mich bewahren. Me. Mich. I'm gonna preserve me. Ich wollte mich bewahren. And nobody's gonna even realize it. Und keiner wird das merken. Because I'm gonna talk like a Christian. Weil ich so sprechen werde wie and ein I'm Christ. Gonna act like a Christian. Ich werde mich so verhalten wie ein and Christ. I'm gonna be a Christian worker. Und ich werde ein christlicher Mitarbeiter sein. An elder. Ein Ältester. An elder is repenting. Ein Ältester kehrt um. And nobody will recognize it. Und niemand wird das erkennen. Aren't I a smart one? Herr, bin ich nicht schlau? Save your life, you'll lose it. Wenn du dein Leben bewahren möchtest, wirst du es verlieren. Lose your life. Verliere dein Leben. And you'll find it. Dann wirst du es finden. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. Come unto me. Kommt zu mir. I'm meek. Ich bin sanftmütig and humble of heart. Und von Herzen demütig. I'm gonna give you what I got. Ich werde dir geben, was ich bekommen habe. That's all I have. Das ist alles, was ich habe. Nothing comes from me, it comes from the Lord. Von mir kommt nichts, es kommt alles vom Herrn. Pastor Rob, can you pray for me? Pastor Rob, kannst du für mich well, beten? First nothing comes from me. Also zuerst, es kommt gar nichts von mir. I'll facilitate between, you know, I'll help you pray. Ich kann dir helfen zu beten. I will pray for you. Ich werde für dich beten. And there is power in prayer. Und da ist eine Macht im Gebet. And where two or three agree, there's power. Und wo zwei oder drei übereinstimmen, da ist Macht. Not from me. Aber nicht von mir. It comes from the Lord. Kommt vom Herrn. Everything comes from the Lord. Alles kommt vom Herrn. And we give him the glory. Und wir geben ihm die Herrlichkeit. Freely we've received. Umsonst haben wir empfangen. Freely we give. Umsonst geben wir. Wow. Come unto me. Kommt her zu mir. I am meek. Ich bin sanftmütig. I want to do God's will. Ich möchte Gottes Willen tun. And I'm humble. Und ich bin demütig. Everything I have, I've received. Alles, was ich habe, habe ich bekommen. And I want to give you. Und ich möchte es dir geben. Where's boasting? Wo kann man sich noch rühmen? How can someone boast of being humble? Wie kann jemand damit angeben, demütig zu sein? Es ist ein Widerspruch. If you can boast of being humble, then you don't know what humility is. Wenn du damit angeben kannst, dass du demütig bist, dann weißt du gar nicht, was Demut ist. I have freely received. Ich habe es umsonst empfangen. By his grace. Durch seine Gnade. I have freely given. Und ich gebe es frei. Praise the Lord. Preist den Herrn. And I'll give my life away. Und ich gebe mein Leben weg. And you know what? Und wisst ihr was? God will give me my life back. Gott wird mir mein Leben zurückgeben. Because next time we see Jesus, weil das nächste Mal, wenn wir Jesus sehen werden, he's not gonna be on a cross. Wird er nicht auf dem Kreuz sein. He's gonna have a crown on his head. Er wird die Krone auf dem and Kopf we're gonna haben. See him. Und wir werden ihn sehen. We're gonna touch him. Wir werden ihn berühren. And I'm sure every single one of us will hug him. Und ich bin ganz sicher, dass jeder einzelne von uns ihn umarmen wird. You imagine the moment. This is your moment. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist dein Moment. And he looks in your eyes. Und er schaut in deine Augen. And he says, "Hi, Rike." Und er sagt, "Hallo, Rike." And then you feel like, oh, he just touched me. Und dann fühlst du das, oh, er hat mich berührt. Hi, and you see the scar and you think. Und du siehst die Wunde und du denkst. It's you. Oh. Es ist Jesus. And he said, just relax. I am und meek er sagt, and humble of heart. Dich. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Erinnerst du dich? I've waited for this moment. Ich habe auf diesen Moment gewartet. I love you. Ich liebe dich. I know you. Ich kenne dich. Thank you for following me. Danke, dass du mir gefolgt I've watched bist. Your life. Ich habe dein Leben beobachtet. Thank you. Danke. God bless you. Gott segne dich. Ich werde dich segnen. Oh, I can't wait for that moment. Ich kann es schon nicht mehr erwarten, diesen Moment. Eye to eye with the Lord. Auge in Auge mit dem Herrn. Rob. Rob. You know my name? Du kennst meinen Namen? Of course I know your name. Natürlich kenne ich deinen Namen. Of course I know your name. Natürlich kenne ich deinen Namen. We will be so shocked. Wir werden so schockiert sein. We will be with our master. Wir werden mit unserem Meister sein. As we said last week. Wie wir letzte Woche gesagt Matthew haben. Matthew 10:25. Matthäus 10:25. It is enough. Es ist dem Jünger genug. For a disciple to be like his teacher. So wie sein Lehrer zu sein. I hope these messages just cut our feet out. Ich hoffe, dass diese Botschaften uns die Füße wegreißen. I want to see people walking out the door like without a foot, you know? Ich möchte Leute ohne Fuß aus der Tür rausgehen sehen. Thanks for the message, Pastor. Danke für die Botschaft, Pastor. I'm going to try to get home tonight. Ich werde versuchen nach Hause zu kommen heute Abend. It did wonders. Es hat Wunder bewirkt. Just have to pray that God puts me back together. Ich muss nur beten, dass Gott mich wieder zurechtrückt. Discipleship. Jüngerschaft. Look what it cost Christ. Schaut darauf, was es Christus gekostet hat. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. That is meekness. Das ist Sanftmut. That is humility. Das ist Demut. That's what he wants us to be like. Und so möchte er, dass wir sind. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. Thank you for who you are. Danke für alles, was du bist. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand unter uns. You have never received Jesus Christ. Sie haben Jesus Christus nie empfangen. He's not your savior. Er ist nicht ihr Erretter. He's not your Lord. Er ist nicht ihr Herr. You don't know him. Sie kennen ihn nicht. But he's alive. Aber er lebt. He loves you. Er liebt sie. He died for you. Er ist für sie gestorben. On that cross. Auf diesem Kreuz. Would you pray with me tonight? Wollen Sie mit mir beten heute Abend? And receive Jesus Christ. Und Jesus Christus annehmen. As your Lord. Als ihren Herrn. And as your Savior. Und als ihren Erretter. Give your heart to him. Geben Sie ihm ihr Herz. Pray with me. Beten Sie mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. I've done many things wrong. Ich habe vieles falsch gemacht. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Say these words. Sagen Sie diese Worte. Very quietly. Ganz im Stillen. God forgive me. Gott, vergib mir. Just say, God, forgive me. Sagen Sie einfach, Gott, vergib mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash me clean. Wasch mich rein. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. And maybe there's someone here tonight, I'm sure. Ich bin sicher, dass jemand hier ist heute Abend. You are not a disciple. Der nicht ein Jünger ist. There's no rest in your life. Es gibt keine Ruhe in deinem Leben. Ask the people around you. Frag die Leute um dich herum. Do you find rest when I walk in the room? Findest du Ruhe, wenn ich ins Zimmer komme? Tell me the truth. Sag mir die Wahrheit. You'd be surprised what people will say. Und du wärst überrascht, was die Leute dann sagen würden. Let's pray tonight. Lasst uns heute Abend beten. Let's confess. Lasst uns bekennen. And give this area to God. Und diesen Bereich Gott geben. Let's not play the game. Lasst uns kein Spiel spielen. Of living for ourselves. Dass wir für uns selbst leben. Our own interests. In unserem eigenen Interesse. Not the interests of Christ. Nicht in Gottes Christi Interesse. Not giving myself for people. dass ich mich nicht gebe für die Menschen, but using people to serve me. Sondern die Menschen benutze, mir zu dienen. It's so sad. Das ist so traurig. Let's pray. Beten wir. Lord Jesus, Herr Jesus, we want to be disciples. Wir wollen Jünger sein. We want to be meek and humble of heart. Wir wollen sanftmütig und von Herzen demütig sein. We want to serve your interests. Wir wollen deinen Interessen dienen and not ours. Und nicht unseren. We don't want to be like these people that Paul wrote about. Wir wollen nicht so sein wie diese Menschen, über die der Paulus geschrieben hat. We want to be like Timothy. Wir wollen wie Timotheus sein. We want to be like you. Wir wollen so sein wie du. Have mercy on us, Lord, tonight. Sei uns gnädig heute Abend, Herr. Let this be the beginning of a new life. Lass dies der Anfang eines neuen Lebens sein. Set us free. Befreie uns. Forgive us. Vergib uns. Cleanse us. Reinige uns. Speak to us. Sprich zu uns. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.